Das schiefe Magenbeutelchen. Unser Magen sitzt viel weiter oben, als wir denken. Er beginnt knapp unter der linken Brustwarze und endet unter dem rechten Rippenbogen. Alles, was unterhalb von diesem schiefen Beutelchen wehtut, ist nicht der Magen. Wenn viele Leute meinen, sie haben etwas am Magen, ist es in Wirklichkeit ihr Darm. Auf dem Magen sitzen das Herz und die Lunge. Wenn wir so richtig viel gegessen haben, ist es deshalb schwieriger, ganz tief einzuatmen. Ein vom Hausarzt oft übersehenes Syndrom ist das Röhmheld-Syndrom. Im Magen sammelt sich so viel Luft, dass sie von unten auf das Herz und die Eingeweidenerven drückt. Betroffene reagieren unterschiedlich. Ihnen wird schwindelig oder unwohl. Bei manchen Menschen geht es so weit, dass sie Angst oder Atemnot bekommen. Wieder andere haben sogar einen starken Schmerz im Brustbereich, wie bei einem Herzinfarkt. Häufig werden die Betroffenen von Ärzten wie überängstliche Simulanten behandelt, die sich alles nur einbilden. Hilfreicher wäre da mal die Frage, haben sie probiert zu rülpsen oder zu pupsen? Auf Dauer ist dann der Verzicht auf blähendes Essen angesagt, das Wiedereinrenken der Magen- und Darmflora oder auch der Verzicht auf größere Mengen Alkohol. Alkohol kann gasproduzierende Bakterien auf das bis zu 1000-fache erhöhen, von wegen Alkohol desinfiziert. Und nun zu seiner merkwürdigen Form. Die eine Seite des Magens ist viel länger als die andere, sodass sich das komplette Organ krumm biegen muss. Dadurch kommt es im Inneren zu großen Falten. Man könnte auch sagen, der Magen ist der Quasimodo der Verdauungsorgane. Doch sein unförmiges Aussehen hat einen tieferen Sinn. Wenn wir einen Schluck Wasser trinken, kann die Flüssigkeit aus der Speiseröhre direkt an der rechten, kurzen Seite des Magens entlang fließen und am Tor zum Dünndarm landen. Essen dagegen plumpst auf die große Seite des Magens. So trennt unser Verdauungsbeutelchen clever, was es klein kneten muss und was es schneller weiterleiten darf. Unser Magen ist nicht einfach schief, er hat einfach nur zwei Expertenseiten. Die eine kommt besser mit Flüssigem klar, die andere mit Festem. Zwei Mägen in einem sozusagen.